gut aus. Nein, du bist wirklich keine Graumaus. Du bist auch mächtig selbstbewusst, du findest alles super, was du tust. Du trägst die Sympathie. Im Sommer surfst du und im Winter tust du's nie. In deinem Schatten ist es kühl, drum bleibe ich bei dir. Gibt es irgendein Problem, dem du nicht gewachsen bist? Angst, lass dich aus der Ruhe bringen. Nein, für dich ist jeder Tag your fix. Ich bin gleich, mein Herz ist da. Lass mich alles Schlechte von dir lenken. Ich bin gleich, mein Herz ist da. Ich will dir mein ganzes Leben schenken. Ich bin gleich, mein Herz ist da. Lass mich dir mein ganzes Leben geben. Ich bin gleich, mein Herz ist dein. Du stehst vorne und ich daneben. Allein dein Geber und Gang gefesselt, au, wow, von Anfang an. Ja, du hast mich umgerissen, völlig ungestört. Au, au, du bist überzeugt von dir, da kommt gar kein Zweifel auf. Du regelst, was du regelst. Und du bist immer so gut drauf. Ich bin gleich, mein Herz ist dein. Lass mich alles Schlechte von dir lenken. Ich bin gleich, mein Herz ist dein. Ich will dir mein ganzes Leben schenken. Ich bin gleich, mein Herz ist dein. Lass mich dir mein ganzes Leben geben. Ich bin gleich, mein Herz ist dein. Du stehst vorne und ich daneben. Ich bin gleich, mein Herz ist dein. Lass mich alles Schlechte von dir lenken. Ich bin gleich, mein Herz ist dein. Lass mich dir mein ganzes Leben schenken. Ich bin gleich, mein Herz ist dein. Lass mich dir mein ganzes Leben geben. Ich bin gleich, mein Herz ist dein. Ist dein. Du stehst vorne und ich daneben. Ich bin gleich, mein Herz ist dein. Lass mich alles Schlechte von dir lernen.